lebt und der Apfel lebt. Wahr, wahr, Golden, Wahr, so die erdröhnenden Herzen sind, bis sie den Sieg geschaffen. Dann sehen wir, ach, der Tod, recht, das geschossen vor dem Feind. Deutschland, Vaterland, alles für eine Macht.